Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Zu den Anzeichen des Akzeptanz in Ramadan gehört es, dass man die guten Taten, die man in Ramadan gemacht hat, auch nach Ramadan weitermacht. Und eine der gewaltigsten guten Taten, die man in Ramadan und außerhalb Ramadan macht, ist das Fajr-Gebet in der Moschee zu verrichten. Oder zumindest in der richtigen Zeit zu verrichten, wenn man nicht in der Nähe von Moschee wohnt. Subhanallah, obwohl das Gebet, Fajr-Gebet, sehr früher war als jetzt, war der Moschee fast immer voll. Und nach Ramadan, Subhanallah, als ob die Menschen schon die Zeichen bekommen haben, dass von denen der Ramadan akzeptiert wurde und deren Taten angenommen wurde, und die befreit wurden von den Höllenfeuer, als ob sie diese Garantie bekommen haben, sie geben Subhanallah auf, die guten Taten weiterhin zu machen. Ja, und sehen wir Subhanallah, wenige Leute, die in Ramadan auch da waren, sind standhaft geblieben und die weiter halt die Gebete und allgemein die Ibadat verrichten. Wo sind die anderen Menschen, die in Ramadan die ganze Nacht dort verbracht haben, in der Moschee verbracht haben? Wo sind diejenigen, die in Ramadan so aktiv waren, Subhanallah, und nach Ramadan sieht man denen kaum in der Moschee und allgemein mit der Ibadah sieht man ihm kaum, dass er sich beschäftigt. Deswegen fragt jeder, soll jeder sich fragen, wurde von mir den Ramadan akzeptiert? Wenn ja, wo ist das Anzeichen, dass es von mir den Ramadan akzeptiert wurde? Wo sind die Taten, die ich in Ramadan gemacht habe? Isha-Gebet in der Jama'a, Fajr-Gebet in der Jama'a, Maghrib in der Moschee zu verrichten, ja, in der Jama'a zu verrichten, die Koran, die ich gelesen habe, die Adhkar, die ich gemacht habe. Wo sind diese Taten? Subhanallah. Wo sind diese Anzeichen, dass von mir den Ramadan akzeptiert wurde? So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns recht leiten. Möge subhanahu wa ta'ala von uns den Ramadan akzeptieren. Und möge subhanahu wa ta'ala uns den nächsten Ramadan auch erreichen lassen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.